Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und das bereits in der 31. Folge. Und wir sind bereits in der zweiten Folge hier live aus Tel Aviv vom Ort des Geschehens. Hier findet nächste Woche der Eurovision Song Contest statt. Und natürlich moderiere ich diesen Podcast wieder nicht alleine, sondern mir zugeschaltet ist mein Kollege Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo, hallo, schöne Grüße nach Tel Aviv. Das ist ja eine mega Geräuschkulisse, alter Schwede. Im Pressezentrum, das kennen wir ja so gar nicht. Ne? Das ist ja fast wie bei der Autobahn. So ganz viel Gespräche im Hintergrund und so. Ist schon nicht ohne. Naja, böse Zungen könnten jetzt auch sagen, ich würde hier irgendwo bei Karstadt sitzen. Ja, und so tun, als wenn ich so. Ja, irgendwo in einem großen Einkaufszentrum, so klingt das so ein bisschen. In einer großen Shopping Mall. Ja. Aber du bist im Pressezentrum in Tel Aviv. Genau. Und live vor Ort. Das ist für uns auch eine kleine Premiere, dass wir sowas überhaupt machen. Ne? Also zumindest jetzt, dass du jetzt im Pressezentrum sitzt, das hatten wir auch noch nicht. Ja, wir haben es letztes Mal am Dienstag bei mir im Hotel gemacht. Das ging so einigermaßen. Einige Leute haben mich auch tatsächlich darauf angesprochen, dass da so leichte Aussetzer war, aber natürlich nachher im Download wieder ganz normal. Das liegt dann daran, dass Dennis mir hinterher seine Tonspur geschickt hat und ich habe die wie so Double Ender halt so zusammengebaut, damit das dann im Download wieder besser wird. Aber hier ist das Internet besser, weil mich hat ein wenig überrascht, dass letzte Woche am Dienstag die Feiertage hier in Israel, die gehen ja mal hier so zeitversetzt. Das ist nicht an einem Tag, sondern das geht dann immer abends los bis in den nächsten Tag rein. Sozusagen, ne? Genau. Und da gab es diesen Memorial Day. Da war dann ab 20 Uhr am Dienstag war Schicht im Schacht. Da gibt es dann einmal eine Schweigeminute und die Leute bleiben überall im Lande dort plötzlich stehen, wo sie waren, beziehungsweise wenn sie irgendwo sitzen oder im Auto sitzen, dann steigen sie aus und stehen auf und gedenken der Toten, der gefallenen Soldaten und Opfern von Terroranschlägen. Und dieser Memorial Day, der ging dann am Dienstag von 20 Uhr an bis nächsten Tag 11 Uhr. Das habe ich selber dann auch miterlebt, weil ich war dann am Mittwoch in Jaffa in der Altstadt. Unsere liebe Becky hat uns ja in der Folge Humus, Strand und russische Supermärkte, da hat sie uns ja, ja genau, vor ein paar Monaten mal was über Tel Aviv erzählt und wie das Leben so in Israel ist. Und da hat sie ja auch von Jaffa geschwärmt und da bin ich einfach mal hin, weil das war dann wirklich Altstadt, keine Hochhäuser, alles, ja, so, ich würde mal sagen, auch ein bisschen orientalischer mit so, Flohmärkte, sondern so Antiquitätenläden und so weiter, so ganz tolle. Ich habe da auch so eine Instagram-Story auch an dem Tag gemacht, die muss ich nochmal in meine Highlights tun, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und da war ich dann in dem Moment bei einem Flohmarkt und plötzlich ging diese Sirene, die ging dann an dem Mittwoch 2 Minuten. Und dann bin ich da auch stehen geblieben, alles stand auch auf, da waren so Cafés drumherum, die Leute standen von ihren Stühlen auf und gedachten dann halt auch und nach den 2 Minuten ist es dann alles wieder vorbei gewesen und dann war am Abend dieser Memorial Day, da wird dann so wie Silvester mit Feuerwerk und so weiter, die Häuser sind alle mit israelischen Fahnen beflaggt und so weiter und also ganz großes Kino und von da an waren dann auch die Geschäfte wieder auf und so und ich hatte am Dienstag so ein bisschen Sorge, ich komme gar nicht mehr ins Hotel, beziehungsweise ich musste mir für den Abend eigentlich auch noch was zu essen besorgen, weil die Restaurants haben auch alle zugehabt. Und deswegen bin ich dann ins Hotel ausgewandert. Aber die nächsten 2 Folgen, die wir dann noch nächste Woche machen werden, kurz vor den Semifinals, die werde ich dann hier natürlich wieder aus dem Pressezentrum machen. Ich hoffe, du bist nicht verhungert. Nein, nein. Ich habe mir, hab mir dann aus dem Supermarkt Hummus dann auch unter anderem besorgt. Ja. Der war allerdings nicht so lecker wie der, den ich mir dann nachher in, da in Jaffa auch dann mal gegönnt habe. Also hier kann man natürlich irgendwie auch super essen. Ganz großes Kino. Die Preise sind so, naja, sind halt nicht so günstig wie in Lissabon letztes Jahr, aber dafür ist man ja hier eben halt auch in Israel und so schnell kommt man ja auch nicht mehr hierher, ne? Nee, das glaube ich. Also ich glaube, das kulinarisch mal zu testen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. Und du hast jetzt einiges gesehen dort, auch in der Halle schon, den einige von uns, beziehungsweise einige von uns oder einige Zuhörer wahrscheinlich nicht so einfach die Möglichkeit haben. Und wir hatten, es gab einige Proben schon, die man auch bei YouTube schon sehen kann und du konntest teilweise diese Proben auch komplett sehen. Ja, und zwar nach dem Feiertag am Donnerstag war dieser zweite, also es, man muss es sich so vorstellen, die Einzelproben werden im Grunde in der Reihenfolge gemacht, in der sie nachher auch im Semifinale auftreten. Es hat hier, ich glaube am Donnerstag war das so ein paar Umstellungen gegeben, weil es wohl, ich weiß nicht, der Delegationsbus ist vielleicht nicht durch den Stau gekommen oder irgendwas war da, weil wir wunderten uns dann auf einmal, ich glaube irgendwie war dann am Donnerstag Moldova dran, obwohl da irgendwie jemand anders dran wäre und man konnte das hier an den Displays, an den Fernsehmonitoren irgendwie sehen, dass sie das dann auch umgestellt hatten. Und in der Reihenfolge und in dieser ersten Runde, da dürfen wir, wir Journalisten, hört sich ja gut an, ne? Ja. wir durften da noch nicht in die Halle, sondern sehen das hier nur an den Monitoren. Da ist dann auch so eine Schrift eingestanzt, dass man dieses Fernsehbild auch nicht abfilmen soll oder wie auch immer, weil dann droht einem auch die Aberkennung der Akkreditierung. Der Akkreditierung, ja. Ne? Und am Donnerstag ist es dann so, dann darf man auch in die Halle und dann fängt man hier auch so an, so zwischen Pressezentrum, also Working Area, der Pressekonferenz und der Halle immer so hin und her zu pendeln. Weil man will dann natürlich auch, ich habe das so ein bisschen auch für unsere Posts dann immer so gemacht, dass ich dann sowohl das Bild von der Probe mal eingefangen habe, als auch Bilder dann von der Pressekonferenz des jeweiligen Künstlers. Mhm. Das kann man ganz gut machen, weil die Pressekonferenz ist nicht gleich im Anschluss, sondern immer so halbe Stunde, dreiviertel Stunde später. Das heißt, man kann sich dann immer noch den anderen Künstler angucken und dann kann man in Ruhe langsam rübergehen in die Pressekonferenz und kann sich das dann nochmal wieder angucken. Oder man sitzt dann hier wieder an diesen langen Tischen, an diesen, ja, ich würde mal sagen, an diesen IKEA-Tischen und Stühlen und kann dann eben... nicht in Schweden, aber gut, ja, gut. Okay. Ja, ja, aber so sieht's hier so ein bisschen aus. Also das ist halt dann... Ein bisschen rustikal, ne, habe ich gesehen, also die ganzen Fotos, ne, sehr rustikale Einrichtung. Ja, so einige, ich habe mich jetzt hier etwas abseits gesetzt, weil ich wollte denn die anderen Kollegen jetzt hier nicht stören. Ich habe hier gestern und heute hier bei den netten Kollegen von OGAE Germany irgendwie hier gesessen. Die haben mir dann auch so ein bisschen Asyl gegeben. Auch eine ganz nette Truppe irgendwie, haben mir auch gleich hier die Mitgliedszeitschrift mitgegeben und mir vielleicht angeraten, in ihren Fanclub zu gehen. Den Club zu wechseln? Man kann ja in beiden Mitglied sein. Also das gibt es hier schon. Es können, also und ich würde mal sagen, der ECG ist mehr so Norddeutschland und Kölner Raum organisiert und OGAE Germany ist halt mehr so Süddeutschland. Aber es gibt natürlich auch im Norden OGAE-Mitglieder. Und vielleicht überlege ich mir das. Also jedenfalls nett sind sie auf jeden Fall und das war sehr, sehr nett. Und ich habe mich hier jetzt mal eben an die Seite gesetzt und da war irgendwie jetzt hier ein Stuhl, da habe ich so gedacht, na, der bricht gleich auseinander, da wechsle ich dann lieber mal. Nicht, dass ich noch während der Aufnahme hier raus. Aber wir waren jetzt bei den Proben. Das wäre mal was. Wir waren jetzt bei den Proben. Es gab jetzt einige Proben, die man sich auch angucken kann bei YouTube. Du hast hier alle, nicht alle, aber einige live gesehen und unter anderem der Schweiz. Der gute Luca Heni ist ja so ein bisschen tänzerisch dort unterwegs. Relativ gut gemacht. Es scheint auch stimmlich ganz gut zu passen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, Finale könnte durchaus durch die Performance, die wir jetzt so sehen, drin sein. Finale ist auf jeden Fall drin. Also also man kann es ja vielleicht mal so vorweg sagen, Niederlande, Schweiz, Italien, so und dann zerfasert sich das ein bisschen, je nachdem, welche Lieblingskünstlermann da irgendwie hat. Ich würde da auch, glaube ich, gleich nochmal ein Land nennen. Und jetzt kommt so ein bisschen drauf an, wie die Tagesform im Semi ist, beziehungsweise im Finale. Aber ich glaube, Luca Heni ist locker im Finale drin. Das ja, ist ja, eine, klar. Also A, sind es Dimensionen entfernt von dem, was die Schweiz die letzten Jahre so gemacht hat. Tolle Tanzperformance. Er war jetzt auch bei den Kollegen von Eurovision.de im Interview super locker. Sehr sympathisch. Ja, ja, genau. auch in der Pressekonferenz sehr professionell, hat auch mit der Moderatorin da von der Pressekonferenz da auch geflirtet. Also das war alles sehr, sehr das ist alles sehr, sehr stimmig und er fühlt sich, glaube ich, auch wohl auf der Bühne. Und das sind dann jetzt auch nur so Details, die dann nochmal so irgendwie geändert werden auf der Bühne. Ja, okay, ja gut. Aber das haben wir ja jetzt gesehen. Es gab zum Beispiel, wo haben wir es? Ja genau, noch Lettland zum Beispiel, Rumänien, die aufgetreten sind. Ja, Dänemark ist ganz spannend. Du hast ein Video bei Instagram gepostet, wo das so mit riesigen Aufstellern verhüllt wird. Wie das funktioniert, ne? Zwar in dem Anfangsbild, das war ja bei dem Vorentscheid auch, hat sie im Hintergrund so Wolken. Und dann wird ja so eine Wand aufgemacht und dann sieht man das Publikum. Und das ist jetzt genau diese Optik. Deswegen habe ich ja geschrieben, Auftritt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil man sie erstmal die ersten 30 Sekunden gar nicht sieht, man hört sie nur. Ja, ja, cool. Also ja gut, ist ja auch eine Fernsehshow, muss man dazu sagen. Und deswegen macht man das ja auch so, ne? Dass man so ein bisschen die Aha-Effekte fürs Fernsehbild hat. Ist natürlich für die Zuschauer in der Halle wahrscheinlich ein bisschen doof, aber so ist das halt konzipiert. Aber ich finde es ganz stimmig gemacht. Ich finde es auch ganz gut, dass sie da nicht ganz so viel geändert haben. Sie haben nur geändert, dass sie jetzt eine Leiter hochklettert. Ja, genau, nicht mal keine Hebebühne. Und sie sitzt mit vier weiteren, in der Mitte des Liedes sitzt sie noch mit zwei anderen auf dem Stuhl und dann kommen noch zwei dazu nachher an den Seiten nochmal so an Leitern. Aber so das Grundkonzept ist das gleiche wie beim dänischen Vorentscheid. Ja, ja, genau. Ist ja auch, und ich glaube, zwei Tänzerinnen hat sie jetzt mehr, ne? Auch noch dazu. Genau. Schweden, das haben wir letztes Mal ja schon sehr ausgiebig diskutiert. Schweden ist halt Schweden, weil Schweden Schweden ist. Ja, wobei man muss schon sagen, die haben auch in der Pressekonferenz auch diverse Male dann auch angestimmt und gesungen und so weiter mit den Mamas, wie man diese etwas kräftigeren Damen irgendwie da nennt. Ja. Und er ist schon sympathisch und er ist schon so ein Showmensch, das merkt man auch. Was ich ganz witzig fand, also wenn man Front of Stage in der Halle steht, dann ist so links davon so ein Area-Bereich, da sitzt dann Christa Björkmann mit seinem ganzen Produktionsteam und davor ist so eine Sitzgruppe vor einem großen Bildschirm und da können sich dann die Delegation, die Performance praktisch am Fernseher angucken, können dann Änderungen geben. Die sind, als der erste Durchlauf war, die sind so ausgeflippt, sie fanden ihren Song so geil. Und da war aber andererseits so eine Motivation drin, wo man so denkt, ja, die stehen aber auch direkt, die stehen hinter ihrem Song und die haben sich auch dabei gedacht. Und das ist, das war schon sehr, sehr, sehr erstaunlich. Also das machte schon Spaß, wobei es natürlich, der Auftritt sehr clean ist. Also mir haftet er nicht so lange im Auge. Ach ja, wir haben ja auch des Öfteren darüber geredet, dass diese Lampen über ihm ja nicht mehr auf der Tel Aviver Bühne sein wird. Das ist aber nicht so. Die steht da genauso wie beim Melodiefestivalen. Vielleicht hat man das auch so ein bisschen gestreut, damit wir was so zu erzählen haben. Genau. Und dann machen sie es dann doch. Also eigentlich der Auftritt ist der gleiche wie beim Melodiefestival. Würde ich jetzt mal sagen. Also stimmlich kann er kann ja singen. Es ist ja nicht so, dass wir das hier jetzt da, aber ich kann selber mit dem Lied oder mit dem Lied selber nicht ganz so viel anfangen. Es ist irgendwie, das erwartet man von Schweden und ich erwarte eigentlich mehr von Schweden, aber gut. Sind jetzt auch auf Platz 2 in den Wetten, aber naja, mal gucken, ob sie so wirklich auf Platz 2 landen, aber ich kann damit irgendwie persönlich nicht so wirklich viel anfangen. Ja. Österreich ist auch sehr stimmige, reduzierte Performance, wo sie in dem Vordergrund steht. Wir hatten das ja letztes Mal auch schon, sie kann das auch stimmlich sehr, sehr gut. Weil wo wir auch vorher so ein bisschen Skepsis hatten, ob sie das so wirklich kann, weil das schon sehr, sehr seichte und hohe Töne und so sind. Und aber das scheint sie sehr, sehr gut hinzubekommen. Das hast du ja live gesehen, das denke mal, das ist auch so, ne? Ja, also ich bin so ein bisschen, also das ist Jammern auf hohem Niveau, ein bisschen unzufrieden, dass sie da erst sitzt und dann aufsteht nachher. Ich würde es besser finden, wenn sie gleich stehen würde, aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Sie hat eine tolle Stimme und insgesamt hat die österreichische Delegation sich sehr viel einfallen lassen. Morgen wird Penda zum Beispiel, das ist ganz in der Nähe von meinem Hotel sogar, um 11 Uhr ein Akustikkonzert geben. Da kann jeder hin, der in Tel Aviv ist. Um 11 Uhr ist das. Und ich hader damit ein bisschen, weil Sisters sind um 12 Uhr irgendwie hier mit der Probe dran. Das werde ich wohl, glaube ich, zeitlich irgendwie hier nicht hinkriegen. Mhm. Aber sie lassen sich sehr viel einfallen. Zum Beispiel bei der Pressekonferenz, da sitzen die Teilnehmer mit dem Moderator immer auf so weißen Barhockern. Penda hat da ganz drauf verzichtet und stand da gleich mit einer Gitarre und hat dann auch nochmal ihr Lied angestimmt in so einer Akustikversion. Also die lassen sich schon irgendwie wirklich ein bisschen was einfallen und sie scheinen auch, so wie ich gehört habe, auch sehr, sehr entspannt auch hier in diesen Wettbewerb zu gehen. Also ich glaube, dass die da mittlerweile so einen Groove drin haben, gerade auch so mit dieser internen Auswahl. Die haben da, glaube ich, im Hintergrund so ganz gute Leute, die so ein bisschen wie Talentscoute sich im Lande umhören, wer könnte beim nächsten Song Contest ran, und dementsprechend haben sie sich tatsächlich auch richtig für Penda auch in diesem Jahr entschieden. Und also ich habe da eigentlich keine Probleme mit, die nicht im Finale zu sehen. Also die wird da glaube ich schon das Rennen machen. Das glaube ich schon. Tja, und Russland hat vorhin seine Probe gehabt, ne? Das ist lange her. Ja. Und der hat ja mehrere LED-Wände oder so Projektionswände um sich herum. Er steht in so einer Art Kasten. Ich habe erst, als wir vorhin kurz vor dem Gespräch, vor der Live-Übertragung hatten, habe ich gesagt, das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Als ob da so eine Art Fahrstuhl steht und da irgendwas macht. Und er wird ja mehrmals projiziert, teilweise auch mit Wasser und nass. Und es ist schon sehr interessant, die Performance. Ich bin gespannt. Damit werden die wahrscheinlich ins Finale kommen. Da brauchen wir uns gar nicht zu streiten. Aber ich finde es halt schon ein bisschen komisch, dann irgendwie 10-mal ihn da zu sehen, weil ich bin mal gespannt, wie das dann im Fernsehen komplett sein wird. Weil wir sehen ja nur kurz bei YouTube oder so ganz kurze Einspiele dazu. Ja, also ich war tatsächlich nicht in der Halle, als er jetzt heute Morgen aufgetreten ist. Ich glaube, das sind auch so Glasprojektionen und man sieht ihn auf der Bühne dann, ich glaube, so 10-mal oder so. Mhm. Also was ja eigentlich auf der ESC-Bühne nicht möglich wäre, aber da es ja Spiegelbilder sind. Und wie du schon sagst, da ist dann so ein Kasten, wo praktisch so Regenwasser so eine Scheibe runterläuft, wo ich glaube 30 Sekunden oder so auch dann ins Bild singt und so. Mich hat es überhaupt nicht getoucht. Also er hat eine ganz geile Stimme, das muss man sagen. Er ist ja auch eine ganz große Nummer in Russland. Der macht ja auch eine ganze Menge Singen und Schauspielern und ich glaube auch Moderator und so weiter. Und es war ja schon bei dem Lied so, gegenüber seinem ersten Auftritt 2016, wo er, ja, da war der Song jetzt auch nicht so riesig, aber er hatte halt so eine geile Performance, so Manns-Selmerlöff-mäßig, aber eben doch, dass Elemente sogar plastisch rauskamen, auf denen er dann hochkletterte. Und dies Ding ist jetzt so ein bisschen so, ja, Spiegelbilder. Also, ja, Spiegelbilder, ne? Also das Spiegelkabinett, das russische Spiegelkabinett, sehr herzlich willkommen. Ja. Aber ja, es ist okay gemacht, also Aber es werden, glaube ich, viele aus Osteuropa dafür anrufen, ist auch ganz klar. Dafür ist er auch sehr bekannt irgendwie. Aber mich toucht es irgendwie überhaupt nicht. Also das. Nee. Fand ich. Also ich, mich so auch gut. nicht. Ich habe ein bisschen mehr. Gut, man hat, weil er schon mal ja teilgenommen hat und Platz 2 gemacht hat, erwartet man eigentlich ein bisschen mehr, ne? Aber gut. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen too much, die Erwartung, die man hat an ihn. Ich bin gespannt, wie das dann komplett auf der Bühne im Live-Bild dann in der Fernsehshow sein wird. Ja. Das ist ja das Wichtigste. Was wir dann in der Halle sehen, ist ja immer nur ja den Blick, den wir dann selber haben, aber wie das dann mit den Kameras und mit den Einblendungen, die vielleicht noch gar nicht zu sehen sind oder so, dort sein also werden. Also Einblendungen gibt es wohl, glaube ich, diesmal nicht. Jedenfalls habe ich das jetzt noch nicht so gesehen. Also so wie sie das dann in Lissabon irgendwie gemacht haben, das wohl nicht. Wenn man in der Halle sitzt, hat man noch so die Möglichkeit, da hängen noch auch so überdimensionale Monitore, da kann man dann auch mitunter das Live-Bild dann auch mitverfolgen. Da sieht man es dann so ein bisschen. Aber na klar, es ist voll auf Fernsehen getrimmt und die Zuschauer in der Halle sind da nur das Beiwerk. Also da wird sich nicht sehr viel drum geschert, ob die Zuschauer in der Halle wirklich was davon haben. Ne? Genau. Es sind natürlich jetzt haben auch die Big Five, also die Länder, die großen Geldgeber sind bei der EBU für den Eurovision Song Contest und auch der Gastgeber Israel haben jetzt geprobt. Wir haben noch zwei vergessen von heute. Wen hättest du denn gerne noch? Norwegen und Niederlande steht auch noch in unserem. Ah, Norwegen. Norwegen, ja, ne? Ist Kano. Kano, ich habe das auch gesehen. Es ist, die Performance ist okay. Ich habe immer das Gefühl, dass der Joik-Sänger so ein bisschen ein paar Schwierigkeiten hat. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt live jetzt auch nur ganz kurz da bei YouTube gesehen. Mal gucken. Also das ist, glaube ich, der Fan. Favorit so ein bisschen. Das ich denke mal, die werden ins Finale kommen, wenn sie einen guten Tag haben sollten. Also, ich habe es heute Morgen gesehen in der Halle. Ich habe es mir jetzt schön gehört. Also, okay. Ich habe so gedacht, ja, super, passt. Was ich ganz witzig fand, ich war da noch in der Pressekonferenz und dieser Joik-Sänger, Fred heißt er, glaube ich, der macht eigentlich eher so Rap-Sachen. Und der hat dann da auch nochmal so eine Rap-Sache und der war plötzlich so ein bisschen, er war ja immer so ein bisschen so das fünfte Rad am Wagen bei den dreien, hatte ich immer so in den Interviews. Und da lebte er jetzt auf einmal so ein bisschen auf. Also der machte da so ein bisschen, der war da so ein bisschen plötzlich der Unterhalter. Die drei passen sehr gut aufeinander, also sie sind gut aufeinander abgestimmt. Ja. Da merkt man irgendwie, ja, die mögen sich auch und die machen dieses Eurovision-Ding jetzt auch richtig gut. Das macht auch Spaß, denen zuzusehen. Und es ist ja so ein Fan-Pleasure. Und als ich da heute so, diese Durchgänge sind ja immer, die spielen ja immer dreimal das Lied. Und ich nutze das immer so, beim ersten Mal gucke ich es mir an, beim zweiten mache ich ein bisschen Fotos und beim dritten höre ich es mir dann auch nochmal an. Und jetzt ist es drin und ich fand es jetzt am Anfang nicht so doll, aber jetzt, das ist ja so eine typische ESC-Krankheit, so in der ESC-Woche, dann findet man eigentlich fast alles geil. Also dann hat man auch schon fast schon keinen objektiven Blick mehr auf die Lieder und das passt und vor allen Dingen, das ist noch so ein Song zwischendurch, der auch mal so ein bisschen fröhlicher ist und ein bisschen Party macht und so und das kann diesem Jahrgang ganz gut helfen. Ja, das denke ich auch. Also das wird spannend, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterkommen, ist schon nicht ganz unwahrscheinlich. Also von daher, wen haben wir noch? Ja, die Niederlande, ne? Die Niederlande. Ja. Leider gibt es das Video noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Also zumindest das Rehearsal-Video mit den Live-Bildern, die dann auf den Kameras sind. Ja. Aber es scheint, er hat ja ein Klavier, so eine Art E-Piano dort stehen mit Laserbeleuchtung im Hintergrund, wo so Laser. Das sind Laserlichter, ne? Genau. Wo er ganz, ganz reduziert Arcade singt. Ich finde das richtig gut gemacht. Ja, sie haben noch ein bisschen rumexperimentiert auf seinem Klavier. Haben sie bei einem Durchgang so eine beleuchtete Kugel draufgesetzt. Ja. Ich fand das ein bisschen too much. Dann haben sie wieder beim nächsten Mal es wieder weggelassen. Ich hoffe, dass sie es weglassen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen so diese, ja, diese Klarheit dieses Songs. Und sowohl jetzt in der Probe als auch in der Pressekonferenz, es waren unwahrscheinlich viele Kameraleute da. Also richtige Kameraleute, nicht jetzt Blogger, die jetzt ihre Cam mitgebracht haben, sondern richtig fette Sachen. Also die Aufmerksamkeit auf die Niederlande ist schon sehr groß. Mhm. Also ob er es letztendlich wird, das ist die Frage des Finales nachher. Auch in der Zusammensetzung, vielleicht in der Reihenfolge, aber so auch in seiner Tagesform. Aber ich habe jetzt eigentlich... sowohl beim ersten Probendurchlauf als auch jetzt heute, jetzt nicht irgendwie mitgekriegt, dass er gepatzt hätte. Also ist ein ganz, auch so als Typ ist er ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Also man merkt so ein bisschen, ja, der lebt in einer anderen Welt, ist wirklich, glaube ich, ein absolut Kreativer. Ilse de Lange war übrigens auch im Publikum, okay, weil er dann okay irgendwie auch erzählte, ja, dieser Dame habe ich das zu verdanken, dass ich hier bei der Eurovision bin. Und ja, okay, sie begleitet ihn, wird wohl wahrscheinlich Teil der Delegation irgendwie halt sein. Und ja, das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen die Battle zwischen ihr und Waylon, so wer macht die bessere Platzierung. Und ja, ich glaube, da macht sie die bessere Platzierung. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also und, Finale ist wahrscheinlich sehr, sehr sicher. Ja. Finale und ganz locker Top 3, Top 5. Also da mache ich mir, also es gibt Leute, die sagen, es berührt mich nicht so. Aber das ist auf den Punkt. Er hat selber heute irgendwie erzählt, dass er an dem Keyboard sitzt, um dadurch so ein bisschen auch deutlich zu machen, dass er den Song da geschrieben hat und dass er Songwriter ist und so weiter, so um da noch so ein bisschen näher dran zu sein. Ich finde, wir wissen alle, dass er nicht live spielt, aber es ist ja halt, es geht ja auch ein bisschen um die Bilder. Und wie gesagt, da sich jetzt alle schon so ein bisschen darauf einschießen, das könnte schon was werden mit den Niederlanden. Das glaube ich schon. Kann ich mir auch vorstellen. Eine Sache wollte ich gerne auch noch nachschieben. Auch absolut beeindruckt hat, war Australien. Ja, ja. Australien ja. Hat, sie hat ja, Kate Miller-Heidke hat ja jetzt ihr Kleid weggelassen. Dieses überdimensionale Kleid, was an Estland 2018 irgendwie erinnert. Und jetzt ist sie ja sozusagen auf diesen Gummipendeln und so weiter da. Ja, genau. Und das hatte ich mir jetzt in der Probe irgendwie halt angeschaut. Und das ist so bezaubernd. Also das ist nicht too much, das ist genau auf den Punkt. Klar, diesen Operngesang, der ein oder andere wird es nicht mögen, aber ich finde, das hat so einen ganz besonderen Zauber und setzt so ein bisschen an diese Erfolge vergangener australischer Beiträge. Letztes Jahr war das ja nicht ganz so doll, auch Jessica Mauboy war ja nun auch gesanglich nicht so ganz und diese Performance knüpft jetzt so ein bisschen an Guy Sebastian, an Dami Im irgendwie halt an, also auch wieder ganz großes Hollywood-Kino auf der ESC-Bühne von Australien und das müsste eigentlich auch locker im Finale sein. Naja, vor allem, weil das ja wirklich so aussieht, als würde sie über der Welt schweben. Ja. Das ist schon, weil sie ja über diese Pendel ja so eine Art Tuch legen, ne? Ich glaube, ein schwarzes Tuch, ich weiß nicht, welche Farbe das hat, aber ein schwarzes Tuch, wo dann halt auf... Ja, das sind so Rollen. Das sind, glaube ich, so praktisch wie bei so einem Schreibtischstuhl, muss man sich das vorstellen, nur eben sehr viel größer, damit ja die Stabilität ja gegeben ist, weil die sich ja richtig ordentlich verbiegen mit den Teilen. Ja. Und die müssen das sehr lange geübt haben, dass sie eben halt auch nicht miteinander zusammenstoßen. Also müssen sie auch sowas wie eine Choreografie miteinander vereinbart haben. Und da sind so praktisch so schwarze Schutzbänder drüber, über diese Teile und sie wird auch in die Bühne reingerollt. Also die wird dann nicht... Schon wo die oben drauf ist, ne? Ja. Die ist dann schon oben drauf und wird dann nur noch reingerollt, weil die Zeit wird gar nicht da sein und einer von diesen Stagehands hält ihr noch einen überdimensionalen Kran oder Anker das Mikrofon hin, weil ich weiß nicht, welche Höhe das ist, das müssen so 3, 4, 5 Meter irgendwie müssen das sein. Und kommst du natürlich nicht so ohne weiteres dran oder kannst dir das ja nicht hochwerfen oder so. Und also das ist schon, das wird schon eine Herausforderung, aber das ist wirklich eine sehr feine Nummer. Und sie war dann auch in der Pressekonferenz die mag auch nicht sehr groß sein. Also die ist so 1,60 groß oder so. Also witzig war noch, als sie erzählte, sie hat ja irgendwie einen dreijährigen Sohn irgendwie und ja. Da wurde sie dann gefragt, so ja, wie findet der denn ihre Musik? Und er würde dann immer, wenn er sie im Fernsehen singen sieht, würde er sie im Fernsehen ausschalten oder umschalten. Also das kann er sich nicht anhören. Und so. Das erdet dann natürlich dann auch manchmal so. Aber das ist ja süß. Wirklich, ne? Das ist ja süß. Seine eigene Mutter kann man nicht im Fernsehen sehen. Das ist ja geil. Ja, genau. Aber also. Ich finde das gut, wie sie das mit der. Das ist ja nur die Projektion, sieht man ja nur im Fernsehen, glaube ich. Ne? Das, diese halbe Weltkugel. Doch, das sieht man auch. Ja, das sieht man auch so teilweise in der. In den Bildschirmen. In der Halle, ja, in den Bildschirmen und so weiter. Aber das ist schon. Also sie sieht ein bisschen aus wie eine Hexe, aber wie eine gute Hexe. Und sie hat auch diesen Auftritt vom australischen Vorentscheid auch nicht verraten. Das ist irgendwie. Kennst du noch Hallo Spencer? Da gibt es auch so eine Zauberin, die. Ja, genau, Galactica. So sieht die ein bisschen aus, oder? Stimmt, genau. Ja, der Galactica von. Aber das war ja eigentlich auch eine gute. Die hat ja eigentlich auch immer Gutes getan. Ja, na klar. Ne? Das ist genau. Ja, hat aber auch so eine Krone aufgehabt, ne? So eine ähnliche Krone, oder? Ja, ja, also diese Krone hat sie beibehalten aus dem Vorentscheid und du meinst jetzt Galactica, ne? Das, ja, genau. Ja, das könnte schon sein, ja. Müsste man mal recherchieren. Ist mir gerade so eingefallen, so hallo Spencer. Ja, ja, jetzt kommen wir natürlich zu den Big Five, genau. Genau, jetzt kommen wir zu den Big Five. Wir fangen mal mit Israel an. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, ja... unser Freddie Mercury, der es nicht ist, und ja, er singt gut, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das irgendwie gut ankommen wird. Ich finde das irgendwie das ist der nicht einzige, so toll. Einzige von den Big Five, oder in dem Fall ist ja auch Big Six, weil der Gastgeber ist ja auch immer gleich automatisch im Finale gesetzt. Der Einzige, den ich nicht gesehen habe, den kenne ich jetzt auch nur aus den Snippets, weil wir hatten gestern so einen mega langen Vortrag. Es waren noch die ganz normalen Semi-Proben, gingen jetzt noch weiter. Und dann am Ende, also Pressekonferenz der Deutschen war dann um 21:45 abends. Und da war irgendwas davor, oder ich war noch in der Pressekonferenz. Und deswegen kenne ich das nur so vom Snippet. Er soll ja sehr nah am Wasser gebaut sein. Er hat auch in der Pressekonferenz wohl irgendwie bei irgendwas geweint, irgendwie als es um seine Mutter ging. Oder also er ist wohl sehr, sehr gefühlvoll, sehr emotional. Ich glaube, es ist ganz okay, der Auftritt. Es ist halt, ja, mir ist es auch ein bisschen zu schmalzig. Also, er hat auch mehrere Sänger auf der Bühne, ne? Da hat irgendwie fünf Sänger dazustehen. Ja, so im Hintergrund, ne? Genau. Ja, also ich weiß es nicht. Also ich finde es irgendwie ein bisschen too much. Und ich glaube, die Israelis wollen nicht nochmal gewinnen. ist klar. Anzunehmen, ja. Ja, das ist, glaube ich, klar. Und naja, gut. Als nächstes haben wir Frankreich. Mhm. Frankreich selber finde ich, ehrlich gesagt, besser als erwartet, weil Bilal jetzt auch eine Perücke auf hat, wo er längere Haare hat. Er hat jetzt auch so zwei Tänzerinnen dabei, eine etwas beleibtere Sängerin und eine Tänzerin und eine Tänzerin, die mit ihm interagieren und das ist schon nicht schlecht gemacht. Er singt auch ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, oder? Es ist die Stimme ist schon. Sie haben, glaube ich, das ein bisschen anders arrangiert oder er singt anders, dass es nicht so auffällt. Mhm. Aber seine Stimme ist schon ausbaufähig. Also das haben sie jetzt so ein bisschen mit diesen Effekten. Da ist ja noch eine andere, das ist eine taubstumme Tänzerin. Ne? Eine taubstumme Tänzerin, wow. Ja, und also da geht es so ein bisschen auf Respekt und so weiter, gerade auch mit dieser kräftigeren Balletttänzerin. Die Idee finde ich im Übrigen gut. Also kann man machen, weil das ist ein Hingucker, wo man so da, was ist das denn jetzt so? Kennt man gar nicht. Sonst sind ja so Ballett, sie hat so Ballettsachen an irgendwie und denkt man so, hey, die sind ja eigentlich viel, viel, viel zierlicher und schmaler und so, weil was so, aber die kann sich gut bewegen und so, aber man denkt erstmal so, was ist das denn so? Ja, also die Aufmerksamkeit war da und der Applaus hier im Pressezentrum war auch dementsprechend. Also, ja, das war ja auch okay. Nicht? Ich fand es auch vollkommen in Ordnung, was Bilal uns abliefert. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Also ich habe gedacht, da kommt jetzt das Gleiche nochmal, was wir schon mal gesehen haben, weil er arbeitet auch nicht mehr mit diesem Bildschirm oder wenn seine Kinderbilder noch angeht. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Doch, da waren auch so Einblendungen. Da weiß man natürlich nicht immer, ob die dann auch dabei bleiben. Das wird man, morgen ist die zweite Probe der Big Five. Da kann man es dann auch nochmal direkt in der Halle dann irgendwie nochmal sehen. Also da wird es auch Projektionen geben. Aber warten wir mal ab, ne? Genau, dann haben wir Spanien. Also ich muss mal sagen, ich muss mal eine Lanze für ihn brechen. Ich hab's schlimmer erwartet, weil die Inszenierung von einem spanischen Beitrag ist jetzt nicht so schlecht. Die haben irgendwie so eine riesige Art nachgebildetes Haus, ja, was mit mehreren Quadern sozusagen dargestellt wird. Ich glaube, vier Stück, ne, sind das, glaube ich. Ja, genau, wo er so ein bisschen interagiert damit. Mhm. Sie nutzen auch die ganze Bühne aus. Ich finde es okay. Ich habe jetzt gedacht, das wird ganz schlimm, aber so schlimm ist es ja dann doch nicht. Es ist sehr bunt, es ist mit viel Bewegung, genau. Gute Laune. Also viele Beiträge finde ich schon auch sehr schwer. Und da ist natürlich so ein Beitrag auch immer sehr erfrischend. Ja, stimmt. Es ist so musikalisch auch nach wie vor nicht meins. Nee, meins auch nicht. Also ich finde ihn auch nicht gut, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Dass er wieder mit seiner komischen Parka auftritt und so. Das ist ja sehr, sehr. Er ist ja vernünftig angezogen. Das war ja sonst von ihm, nur dass ich im Vorentscheid nicht so kannte. Es ist alles okay. Also ich glaube, der letzte Platz wären die Spanier diesmal nicht. Wird man sehen, ne? Das wird man sehen. Italien. Auch spannend. Er hat zwei Tänzer auf der Bühne. Mhm. Ich habe erst gedacht, der tritt alleine auf, wie beim Sanremo Festival. Aber nein, er hat zwei Tänzer dabei. Er macht das live auch ganz gut. Obwohl ich da auch schon gehört habe, dass einige davon enttäuscht sind von der Performance von den Italienern. Und auch das war, also die Reaktionen waren hier schon ganz gut. Hier hat man auch sogar an den entsprechenden Stellen mitgeklatscht. Da gibt es ja, so Klatscheinlagen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte mich hier auch so mit Leuten unterhalten. Da ist es natürlich auch so, er hat diesen Song natürlich selber geschrieben. Das ist seine Geschichte und er steht natürlich da voll auf der Bühne und steht dafür. So. Und auch wenn man des Italienischen nicht mächtig ist, dieser Ärger, dieser Groll, den er da so über seinen Vater hat und so, das kommt schon irgendwie super, super raus. Und er ist auch ein Typ und ich finde das sehr gut, dass sie nicht wie bei Francesco Gabbani einfach 1:1 das jetzt auf die Bühne gebracht haben, sondern auch eine gewisse Varianz reingenommen haben. Nun hat man hier natürlich auch kein Orchester. So, da muss man natürlich auch nochmal anders agieren, aber das ist dem Song angemessen aufbereitet, muss ich sagen. Gut, also Inszenierung ist in Ordnung für die Italiener sozusagen. Okay. Ja. Großbritannien, Michael Rice, der richtig, richtig gut singen kann, finde ich, was er jetzt auch sehr oft bewiesen hat. Er hat eine Lederjacke an und er hält sich jetzt auch mit seinen Bewegungen etwas in Grenzen. Das hat er ein bisschen reduziert ja jetzt. Ja. Er hat immer noch diese theatralischen Bewegungen, die er immer macht, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es beim Vorentscheid zum Beispiel war. Ich glaube, er hat ein gutes Coaching durchgemacht. Trägt jetzt eine Lederjacke, ist relativ cool drauf, dort singt es auch gut, also ich denke mal, das ist von der Darbietung auch ganz in Ordnung diesmal. Ja, also das sieht man schon, dass es weggecoacht ist, wenn man natürlich so das mal so erlernt hat, so auf der Bühne zu agieren mit fuchtelnden Händen, dann kannst du das natürlich nicht innerhalb von 2 Monaten irgendwie so komplett wegreduzieren. Das will man ja vielleicht auch nicht, aber das kann man dann irgendwie so sehen. Da ist jetzt so, das kann man tatsächlich gut im Vergleich jetzt zu Italien nehmen. da ist es dann natürlich leider so, das ist jetzt ein Song, der wurde ihm aufgestülpt. Ja. So, und den performt er jetzt und einigermaßen gut, aber es ist nicht seins, er hat es nicht selber gemacht. Die Stimme ist phänomenal. Ja, der kann richtig gut singen. Die, ja. Penda aus Österreich hat zum Beispiel irgendwie gesagt, er sei in ihren Augen, sie ist glaube ich auch selber Gesangslehrerin, in ihren Augen der beste Sänger hier in dem Wettbewerb. Das kann schon sein. Ja. Ja, also das ja. Vielleicht noch neben dem Niederländer, würde ich vielleicht sagen. Schwede, der Schwede kann auch gut singen, den muss man auch mal... Ja, ja. Also ich finde, Michael Weiss singt, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser als der Schwede. Also ich hatte ja. Also wenn Michael Weiss einen guten Song hätte, den er auch irgendwie vielleicht mit selber geschrieben hätte, wäre das, glaube ich, noch mal eine andere Geschichte. Weil die Briten schicken an sich bis jetzt eigentlich immer ganz gute Sänger, aber die Lieder sind teilweise immer das Problem. Ja, so die letzten 3 Jahre können sie sich gesanglich da nichts vorwerfen. Hier sind sowieso mittlerweile auch dieses Jahr kaum Ausfälle. Also die Dame aus Malta, da könnte es gefährlich werden. Das könnte so, wie hieß der, Manel aus Spanien, der da so abgekackt ist 2017. Das könnte sowas in der Richtung sein. Aber sonst sind hier ganz viele, also eigentlich so gut wie alle, können gut singen. Mhm. Die werden ja auch immer bei den Pressekonferenzen aufgefordert, immer mal ein Stück nochmal ihre Songs zu singen. Live zu singen. Das können die alle. Also da braucht man sich wirklich nichts vorzuwerfen. Also das ist schon gut, ne? Also ja, das ist auch bei den Kroaten so, bei Rocco. Also ja. Rocco hat eine mega geile Stimme, muss ich ihm lassen, aber das Lied, ich finde, das Lied ist für ihn viel zu altbacken. Der hat ja die Favoriten, die Schweiz hat er, glaube ich, gesungen, den russischen Beitrag und den niederländischen Beitrag hat er in einem Medley gesungen. Mhm. Und der kann richtig, richtig gut singen. Aber das Lied ist einfach so altbacken, dass eigentlich was Moderneres für ihn noch besser seine Stimme zur Geltung bringen würde. Ja. Also ich glaube, da ist ein guter Sänger, aber ich glaube, das Lied ist einfach ein Problem. Mhm. Ja? Mhm. Tja, und jetzt kommen wir... Ja, und dann kam Deutschland, ne? Dann kam Deutschland. Also, also meine Erwartungen sind untertroffen, finde ich. Also meine Erwartungen sind noch untertroffen. Also ich finde die Performance, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, nicht besonders gut. Es ist irgendwie sehr... Also hat überhaupt keine Liebe, keine Intention für mich so. Es ist alles so auf dem Reißbrett irgendwie dahin geklatscht. Also auch wenn die ganzen Einblendungen kommen und so, aber irgendwie da hätte man bei der Performance, wo sie jetzt auch aufeinander zugehen und miteinander interagieren, hätte man eigentlich die Drehbühne lassen sollen. Weil die Drehbühne war der Eyecatcher bei diesem Complete Act. Eigentlich hätte man diesen Complete Act zumindest nur ein bisschen ändern sollen und nicht jetzt diese Drehbühne weglassen sollen, sondern man hätte die Performance noch optimieren müssen. Und jetzt hat das überhaupt keinen Mehrwert, keinen Charme, kein. Also die Aussage kommt da nicht raus. Und jetzt versuchen sie ja auch noch die LGBT-Szene anzusprechen und mit Bildern von liebenden Frauen zu arbeiten, die dann auch noch Stockbilder sind, also Bilder aus dem Internet, die man kaufen kann. Noch nicht mal wirklich kreativ, also noch nicht mal wirklich durchdacht. Das ist irgendwie alles sehr lieblos. Und ja, irgendwie glaube ich, dass wir diesmal durch diese Performance, glaube ich, nicht besonders gut abschneiden werden. Also es war hier so, als gestern Abend, das war so 7:20, war das, alles war hier still. Ja. Und wollte natürlich jetzt auch irgendwie halt hören, was passiert jetzt mit Deutschland. Und dann ging es los und eigentlich so ab Minute 1 merkte man, ging wieder das Gebrabbel los. Und es war so ein bisschen so Gebrabbel irgendwie, oh Gott, was machen die denn da auf der Bühne? Also so ein bisschen, also die internationalen Vertreter haben ja auch ein Interesse dran, dass Deutschland auch mal wieder einen guten Song irgendwie halt macht. Und wir haben ja letztes Jahr mit Michael Schulte da wirklich was rausgegeben. Wir haben schon lustigerweise gesagt, die benutzen die Drehbühne nicht mehr, weil sie die nach Polen verkauft haben, weil die Damen die aus Polen, die sitzen ja, die stehen ja auf so einer Drehbühne. Obwohl das passt. Bei denen passt es, finde ich. Also das passt, passt ganz gut, aber jetzt hat dieser Auftritt irgendwie kein Catcher mehr für mich. Jetzt haben sie es ja so gemacht, dass die Sisters, es gibt ja solche langen Brücken und so Laufstege sozusagen, da kommen sie sich während des Songs so ganz langsam entgegen. Dann haben sie auch in den Probendurchläufen ein bisschen variiert. Einmal haben sie sich gegenseitig angesungen, da konnte man aber eigentlich ihre Gesichter nicht mehr sehen, weil sie dann ihre Mikrofone so gegenseitig ins Gesicht gehalten haben. Dann haben sie sich so ein bisschen Rücken an Rücken hingestellt in der nächsten Ablauf. Aber es war so, hinterher muss ich sagen, man muss vielleicht mal eine gute Sache, auch die beiden können sehr gut singen. Sie haben auch in der Pressekonferenz nochmal was zum Guten gegeben. Dann haben sie noch irgendwas anderes, da komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Also das mal fernab, da haben sie wirklich einen guten Griff gemacht. Aber alles andere ist wirklich, und die Stimmung, auch gerade bei den deutschen Fans hier, die ist wie so ein Mehltau jetzt. Also wir wollten eigentlich einen schönen Abschluss haben. Deutschland war ja dann der letzte Probenact an diesem Tag. Und man ist richtig niedergeschlagen nach Hause gegangen. Nur muss man dazu sagen, die offizielle Meinung vom NDR ist, nein, das ist so ein bisschen Work in Progress und sie würden jetzt am Sonntag jetzt nochmal was ganz anderes machen. Vielleicht erklärt das mit diesen Stockfotos, dass sie das so sozusagen wie Platzhalter jetzt nur reingesetzt haben, um zu gucken, wie wirkt das an der großen Bühne, könnte ich mir vorstellen. Das Schönste wäre natürlich, sie foppen uns jetzt. Und am morgigen Sonntag ist es plötzlich so eine geile Performance, dass wir alle sagen, oh, wie geil ist das denn? Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Man muss noch dazu sagen, ich finde auch die Klamotten, insbesondere von Carlotta, dieser Ovalausschnitt, es sieht ein bisschen billig aus. Auch die Frisur, Frisuren von beiden. Hat sie nicht auch die einen jetzt auch nicht offene Haare, statt vorher so als gebunden und so? Die Carlotta, die Blonde, meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Die hatte jetzt auch so eine andere Frisur. Und ich finde das so schade. Die beiden sind so sympathisch. Und ich glaube, das kann auch den NDR-Offiziellen auch... wenn ich jetzt beim NDR arbeiten müsste, ich wüsste gar nicht, wie ich den Holzhammer verzuckern müsste. Also, wenn ich dann jetzt gefragt werden würde, wie findest du das jetzt? Da kann ich gar, also da kommt man dann so auf diese Sachen. Ja, die können ja gut singen, die sind ganz nett, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Und das finde ich so schade. Also ich hoffe tatsächlich auf die Probe morgen am Sonntag, dann können wir ja da am Dienstag nochmal drüber sprechen. Ja. Aber liebe Leute, stellt euch drauf ein, dass wir letztes Drittel oder so, also weil es gibt so viele andere geile Songs und Auftritte bei diesem ESC. Wo sollen die Punkte für Deutschland herkommen? Ja. Ich weiß es im Moment nicht. Ich auch nicht. Also ich sehe das auch eher die rechte Seite der Tabelle wird es leider sein. Eher unteres Drittel, gehe ich mal von aus. Also ich will jetzt hier gar keine Prognosen aus, weil das immer schwierig ist. Deswegen lasse ich das, aber es wird, glaube ich, kein schöner Abend am Samstag sein in der nächsten Woche. Wir werden, glaube ich, einen Ansofie-Gedächtnisabend haben nächsten Samstag, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Also, oder so mit 3 Punkten oder irgendwas in der. Oder wir kriegen so wie bei den No Angels irgendwo 12 Punkte aus, keine Ahnung. Und dann nochmal 1 Punkt aus Malta und das war's dann. Also ich weiß auch nicht, was Peter Urban jetzt irgendwie am Samstag irgendwie dann im Finale irgendwie kommentieren will. Also das wird sehr schwer. Also, ja, das glaube ich auch. Und das wird richtig schwierig. Du mutmaßt ja immer, du ungst ja immer so unter dem Motto, aber ich glaube im Sommer, da wird es glaube ich richtig Ärger geben, wenn das jetzt in die Hose geht, weil diese Geschichte mit diesem Sisters sind ja noch dazugekommen. Das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, in welchem Stadium hat man angefangen, diese Vorentscheidssaison irgendwie zu verfolgen. Und ich glaube auch heute noch, dass das ein Fehler war, da so mitten im Rennen jetzt nochmal auf einmal so ein Complete Act. Und genau. wenn er denn wirklich complete wäre, warum wird denn jetzt noch wieder in Tel Aviv hier an diesem Auftritt rumgedoktert? Das erschließt sich mir dann auch bei dieser ganzen Geschichte nicht. Und deswegen, ich bin ja ESC-Fan, ich bin ja nicht vorrangig Deutschland-Fan und trotzdem möchte ich ja gerne, dass mein Land auch gerne weit vorne ist. Und wir haben ja schon mit offenem Mund irgendwie letztes Jahr in Lissabon da gestanden, wie wir kriegen andauernd Punkte. So, das war schon sehr, aber ich glaube, es wird wohl tatsächlich so sein, dass das nur ein Zufall war, weil Michael Schulte genau wusste, was er wollte und vielleicht ja. Auch in so einem Team zusammen, was erarbeitet hat, wo sie dann vielleicht so unter dem Motto, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, so was wir ja mit Salvador Sobral von Portugal ja auch erlebt haben, die haben 50 Jahre immer das Gleiche gemacht und irgendwann kam es dann mal an, aber es ist wohl tatsächlich nicht auf das Panel zurückzuführen, wenn jetzt ja, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht eilig am Samstagabend eine Sonder-Podcast-Folge machen. Oh, wir haben gewonnen. So, und wo wird es nächstes Jahr in Deutschland wohl stattfinden? Ich glaube, das sparen wir uns für den Sonntag dann auf irgendwie. Und ja, ja. Ich glaube, da müssen wir aus Aktualitätsgründen nicht so Newsflash, Deutschland hat gewonnen. Also ich glaube, wir werden eher das diskutieren, weil wir das ja diesen Complete-Act eher ähnlich auch hatten mit diesen Konzerten, also mit diesen Clubkonzerten, wo ja. Dann ein Teilnehmer eine Wildcard im Finale vom Vorentscheid bekommen hat. Genau das in denselben Kern oder in derselben Kerbe stechen wir wieder rein. Ja. Und das hat uns ja immer das Bein gebrochen. Und ja. Das sollte man verdammt nochmal lassen. Einfach nur das Songwriting-Camp machen, den Vorentscheid, weil wir hatten Potenzial in diesem Vorentscheid, finde ich. Oh ja. Sehr großes Potenzial, was wir eigentlich verschenkt haben, weil die Künstlerinnen und Künstler Songs mit Songwritern geschrieben haben und die alle verpufft sind, weil man ja unbedingt einen Act haben wollte, wo ein Lied fertig ist und dann dazu zwei Sängerinnen sucht. Also das ist ein Trugschluss und deswegen sollte man wirklich nur bei diesem Songwriting-Camp mit ausgewählten Künstlern sein, die dort durch das Panel und so weiter gegangen sind, dort mitmachen. Fertig ist die Soße. Ja, also. Oder auch mal tatsächlich doch mal größer denken. Also, ja, also ist ja eine Diskussion, die wir ja auch andauernd führen. Irgendwie. Ja, ja, es genau. Ist, also, man kann nur sagen, vertane Chance. Es ist sehr, sehr schade. Vor allen Dingen ist es ja schade, das ist ja auch ein Signal für zukünftige potenzielle Künstler, die natürlich sagen, nee, das mache ich nicht mit. Also, da werde ich ja nur verheizt. Also, das finde ich irgendwie ganz, ganz schlimm. Also, naja, wir werden mal gucken. Am Sonntag dürfen wir dann hier, wir Medienvertreter, auch in die Halle. Und dann kann man sich auch noch mal die Big Five angucken. Das wird morgen auch, so wie heute, auch ein relativ kurzer Tag. Na gut, nur haben wir hier israelischer Zeit jetzt auch schon gleich 17 Uhr. Aber morgen wird es wohl nur bis mittags gehen. Dann wird es auch diesen Red Carpet geben. Das ist dann sozusagen der offizielle... Orange Carpet? Ja, also genau, Orange Carpet. Genau. Und das ist so der offizielle Auftakt für den Eurovision Song Contest und dann geht halt auch alles los. Ja, vielleicht kann man nochmal schon mal einstreuen. Es gibt ja dieses Gerücht, ja, Madonna würde den Intervall-Act genau. machen. Das rückt jetzt schon näher in die Realität, aber selbst die EBU sagt immer noch, nein, wir können noch nichts bestätigen, weil es wohl, so habe ich heute Morgen gerade gehört, es schon öfter vorgekommen sein, dass Künstler hier in Israel ihren Auftritt oder so zugesagt haben und dann aus gewissen Gründen hier dann doch nicht hier geflogen sind. Also das kann natürlich auch nochmal irgendwie Sicherheitslage oder irgendwas in der Richtung sein. Ich bin dann mal gespannt, was sie für einen Ersatz haben. Den werden sie ja wohl hoffentlich dafür vorher haben. Aber wenn Madonna natürlich dazukommt, ist natürlich eine ganz große Sache. Ja, und was ich auch gehört habe, die Karten sind ja nicht verkauft worden. Ja. 2000 Tickets sind wohl irgendwie noch offen. Das ist ganz schön viel, ne? Das hat es so noch nicht gegeben. Und die sollen wohl jetzt angeblich verschenkt werden. Ja, schön. Also, ja, toll. Es soll wohl an, unter anderem an Bewohner gehen, die in diesem 40 Kilometer Gürtel um den Gazastreifen wohnen. Die sollen wohl Tickets geschenkt bekommen. Ja, ich sehe hier ab und zu, wenn ich dann so in der Halle bei den Proben stehe, da kommen immer so Guidetouren. Also da werden hier auch so Leute so durchgeführt durch die einzelnen Locations. So, ah, hier ist das Pressezentrum, hier ist Pressekonferenz, hier ist die Halle und so weiter. Werden also Kind und Kegel hier so durchgeführt. Ja. Und ja, und es soll wohl aber auch verbilligte Karten zum Preis von 50 Euro geben und so weiter. Boah, also, das, Alter. Das ist natürlich schon... So, ich darf da gar nicht selber drüber nachdenken, weil ich habe ja nun Karten irgendwie auch gekauft. Wobei, bei mir ist es jetzt auch noch so, also ich muss mir meine Karten noch irgendwo jetzt abholen. Und wo das jetzt irgendwie ist, das ist noch gar nicht so klar. Das soll wohl jetzt irgendwie, ab Anfang der Woche soll das irgendwie möglich sein. Da soll wohl irgendwie so ein mobiler Stand irgendwie sein. Und da soll man dann halt mit seiner ja, Bestätigung dann hingehen und sich seine Karten abholen. Werden wir okay. mal sehen, was wir da machen. Ich habe vor... Montag oder Mittwoch mal nach Jerusalem zu reisen. Vielleicht kann ich okay. nächstes Mal, spätestens übernächstes Mal, dann auch schon davon berichten. Weil das ist hier so, mit dem Bus fährt man ungefähr eine Stunde bis nach Jerusalem. Und das sollte man sich schon, glaube ich, nochmal geben. Ja, also, angucken, genau. Weil man hat hier langsam auch so ein bisschen so einen Hallenkoller, ne? Also, jetzt, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Jetzt hat das so ein bisschen mit den Einzelproben, hört das jetzt morgen Nachmittag dann auf. Und dann hat man auch mal alle Songs auch mal genug gesehen und dann will man auch mal ein bisschen so Land und Leute irgendwie hier auch mal kennenlernen und ja, meine Anreise hatte ich ja schon erzählt, das ist ja so... War ein bisschen holprig, ne? Ja. Also ich bin ja, will jetzt die Namen gar nicht nennen, ich bin von ein, zwei Tageszeitungen aus Deutschland angeschrieben und ich habe auch ein kleines Telefoninterview gegeben. In Deutschland, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, in Deutschland ist wohl im Moment so der ganz große Hype so, kann der ESC überhaupt in Israel stattfinden? Insbesondere vor dem Hintergrund der Bombardierung vor einer Woche im Gazastreifen. Ich werde auch von diversen Leuten aus Deutschland angeschrieben, ja, und komm knitterfrei wieder zurück und so weiter. Und man empfindet das hier nicht so. Also natürlich weiß man, wo man hier ist, aber es ist so, es ist so wie ja, in jeder anderen Stadt auch. Und nun, das kannst du besser sagen, wie ist da denn so die Nachrichtenlage in Deutschland? Ja, das stimmt. Also ich sehe da auch so Sachen, wo es dann so steht, ja, kann überhaupt der ESC dort stattfinden? Ist da überhaupt die Sicherheitslage überhaupt gewährleistet? Und es gab mehrere Interviews. Ich glaube, Irving hat, glaube ich, sogar auch ein Interview gegeben. Also Dr. Irving Wolter, Dr. Eurovision hat auch ein Interview dazu gegeben, ob die Sicherheitslage in Ordnung ist. Es ist, glaube ich, oder ich denke mal, sicher genug, weil die werden da schon sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen gemacht haben. Ich glaube, fühlst du dich irgendwie unsicher in Tel Aviv? Nein, also ich sag mal so, eine Sache, da hat man schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Das ist, wenn Landeanflug auf Tel Aviv ist. Ja, okay. Da denkt man so, naja, können da irgendwelche Raketen kommen oder Drohnen oder wie auch immer, aber das muss man dann ausblenden. Also das ist vielleicht auch selber so im eigenen Kopf, weil man eben so eine gewisse Medienberichterstattung, also ich will jetzt nicht sagen, oh, Fake News und so weiter, aber es ist schon, also wenn über Israel berichtet wird, auch in der Tagesschau, es geht ja immer nur um Krieg, um Bomben und natürlich sind auch schon mal Bomben auch hier in Tel Aviv in irgendwelchen Cafés hochgegangen oder in Bussen oder wie auch immer, ist nur die Frage, gerade da in diesem Café oder in dem Bus dann zu sitzen, ist eigentlich auch ein Lottogewinn, so wie es auch ein Lottogewinn ist, auf dem Breitscheidplatz im Weihnachtsmarkt in Berlin zu stehen und da kommt einer mit dem LKW und fährt da rein. Ja, das ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer von so einem Anschlag wird. Und ich glaube, das ist... Und wie oft das kann dir überall passieren. Ne? Das kann dir überall passieren. Und wie oft haben wir schon sechs Richtige im Lotto gehabt? Also so, und das kann man, glaube ich, dann auch so sehen. Und kann man eh nicht sehen. Das ist halt so ein bisschen. Und ich habe mich im Vorfeld da tatsächlich, abgesehen vom Geld, Tatsächlich auch damit rumgeschlagen und so weiter. Und Familie ist natürlich dann manchmal auch so, muss das sein wie und so weiter. Wie kannst du denn da hinfahren? Wie ja, geht denn das überhaupt? Aber ich melde mich regelmäßig zu Hause und insofern ist das halt, ist das auch gar nicht so wahnsinnig schlimm. Ne? Nee. Ja. Gut. Soweit erstmal von den Proben. Ich kann nächste Woche dann am Dienstag auch nochmal von der neuen Probe von Deutschland berichten. Mhm. Und dann werden wir mal gucken, welche Themen noch so auf der Straße liegen. Genau. Themen, die auf der Straße liegen. Sehr schön. Schöner Abschluss. Wenn ihr uns sonst noch weiter abonnieren möchtet, dann tut das gerne auf www.escgreenroom.de. Da findet ihr auch die Kontaktdaten von Dennis und von mir. Und könnt auch Kommentare zu den einzelnen Folgen geben oder wenn wir vielleicht irgendeinen Unsinn irgendwie erzählt haben. Ansonsten von meiner Seite aus wäre es das jetzt erstmal. Gut, Sascha, dann schöne Grüße nach Tel Aviv. Schöne Grüße nach Rostock. Danke und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Egal, wann ihr uns hört oder jetzt gerade live oder jetzt gleich noch bei der Aufzeichnung, wie auch immer. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Also wo auch immer ihr uns hören werdet. Genau. Shalom. Ciao, tschüss.